elegant gekleideter Herr von aristokratischer Haltung sitzt auf einem harten Stuhl in einer Polizeistation von Pittsburgh. Wochenlang hat man ihn verfolgt, nachdem er aus der Untersuchungshaft in New York geflohen war. In ganz Amerika berichteten die Zeitungen, wie Viktor Lustig, der Graf, sich an einem langen Strang, geknotet aus Bettlaken, aus dem 5. Stock der Haftanstalt abgeseilt hatte. Auf dem Bürgersteig angekommen, soll er sich vor den verdutzten Passanten elegant verbeugt haben, wie ein Artist nach einer Zirkusnummer, um dann in der Menge zu verschwinden. In der Untersuchungshaft hatte der Graf es wochenlang verstanden, die Polizeibeamten mit einem reichen Fundus von Geschichten aus seinem Leben immer wieder zu erheitern. Wenn sie jedoch versuchten, die Sprache auf ihr eigentliches Thema zu lenken, gab er vor, nicht die geringste Ahnung zu haben, um was es gehen könnte. Sie hätten ganz einfach den falschen Mann unter Verdacht. Mit erstaunlichem Geschick gelang es dem Grafen immer wieder, das Thema zu wechseln und stets neue, amüsante Anekdoten zum Besten zu geben. Langfristig konnte seine Strategie allerdings nicht aufgehen. Das war ihm klar. Denn irgendwann würden sogar ihm die Geschichten ausgehen. Also inszenierte er seine spektakuläre Flucht. Vergebens. Zu wichtig war und ist er als Verdächtiger, zu brisant der Fall, in den er tief verstrickt zu sein scheint. Seit geraumer Zeit nämlich taucht eine beunruhigend große Zahl falscher 100-Dollar-Noten auf. Sie sind so gut gefälscht, dass vor allem die Banken in der Provinz, wo die meisten eingetauscht wurden, sie nicht erkennen. Erst bei genauer Prüfung in der Zentralbank kommt ihr wahrer Wert ans Licht. Ihre perfekte Machart lässt die Experten einer bald gegründeten Sonderkommission darauf schließen, dass sie aus der Werkstatt eines gewissen William Watts stammen, einem Meister seines Faches. Ebenso perfekt, wie er versteht, Geld zu fälschen, scheint auch sein Talent zu sein, sich für die Polizei unsichtbar zu machen. Denn trotz enormer Anstrengungen gelingt es seit Monaten nicht, ihn ausfindig zu machen. Da der leitende Kommissar jedoch weiß, dass Viktor Lustig den verdächtigen William Watts gut kennt, hat er ihn verhaften lassen. Ein weiteres wichtiges Indiz für die Verstrickung Viktor Lustigs in den Fall ist die Tatsache, dass seit seiner Verhaftung die Zahl des entdeckten Falschgeldes stark zurückgegangen ist. Da jedoch auch nach seiner erneuten Verhaftung nichts aus ihm herauszubekommen ist, bleibt dem Kommissar zunächst nichts weiter übrig, als abzuwarten. Schließlich kommt der Zufall zur Hilfe. William Watts wird in seinem Versteck aufgespürt, über eine Kupferplatte gebeugt, damit beschäftigt, das Abbild einer 100-Dollar-Note einzugravieren. Der Fälscher weiß, dass unter diesen Umständen Leugnen sinnlos ist und zeigt sich kooperativ. Mehr noch als sein Geständnis freut den Kommissar, dass er auch die Rolle von Viktor Lustig beschreibt. Wenn eine neue Lieferung fertig war, erhielt der Graf eine Nachricht, wo sie abzuholen sei. In einem Schließfach, beim Portier einer billigen Pension oder in einem stillgelegten Schuppen. »Er ist der beste Verteiler, den Sie für falsche Banknoten finden können. Der allerbeste«, gibt Watts mit offensichtlicher Bewunderung zu Protokoll. Es ist die entscheidende Aussage, um Viktor Lustig wegen vorsätzlichen, schweren Betruges anklagen zu können. Als der Graf wenige Wochen später auf der Anklagebank Platz nimmt, ist er kaum wiederzuerkennen. Nachlässig gekleidet, bleich, abwesend, wortkarg, scheint er all seine Eleganz und seinen Esprit verloren zu haben. 47 Mal ist er im Laufe seines Lebens verhaftet worden. Nie kam es zu einer Anklage. Zu klug, zu intelligent, zu gewitzt ist er stets gewesen. Nie hat man ihm etwas nachweisen können. Viele seiner genialen Gaunereien waren so brillant, dass die Opfer sich lieber in Schweigen hüllten, als ihre Blamage öffentlich einzugestehen. Jetzt aber zieht die 48. Verhaftung seiner Laufbahn tatsächlich eine Anklage nach sich. Und es sieht nicht gut aus. Das Verbrechen, in das er offensichtlich und beweisbar verstrickt ist, hat Amerika mit der unglaublichen Summe von mehr als 100 Millionen Dollar Falschgeld überschwemmt. Der Fortgang der Gerichtsverhandlung scheint ihn zu quälen. Meist starrt er mit düsterem Blick stundenlang zu Boden. Am dritten Tag bittet er unvermittelt ums Wort und bekennt sich, ohne vorher mit seinem Verteidiger Rücksprache zu halten, in allen Punkten der Anklage schuldig. Es soll so schnell wie möglich Schluss sein mit dieser Verhandlung, die ihm nur zu deutlich vor Augen führt, dass er unwiederbringlich vom einfallsreichen, charmanten, ja bewunderten Gentleman-Gangster hinabgestürzt ist zum gewöhnlichen Kriminellen. Die Sünde, die er begangen hat, ist unverzeihlich. Er ist selbst gierig geworden und damit unweigerlich in die Falle getappt, die er in seinem Leben so vielen anderen so häufig gestellt hat. Der Richter verurteilt ihn zu 20 Jahren Zuchthaus. Absitzen muss er die Strafe am wohl unangenehmsten Ort, den Amerika für berüchtigte Gesetzesbrecher bereithält. Der Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht von San Francisco. Kaum angekommen im bestbewachten Gefängnis der Welt, gerät Victor wie jeder Neuankömmling unvermittelt in die unerbittliche und brutale Hackordnung unter den Gefangenen. Es sind die schwersten Jungs Amerikas, die hier ihre Strafen absitzen. Vollkommen unerfahren im Umgang mit diesen ruppigen, nicht selten niederträchtigen Gesellen, ist seine Lage aussichtslos. Vom ersten Tag an bekommt er die ganze Härte des gewalttätigen Lebens hinter den Gefängnismauern zu spüren. Er scheint verloren zu sein. Eines Tages jedoch bessert sich seine Lage abrupt. Ein neuer Gefangener wird eingeliefert. Ein Mann von so großem Einfluss, dass seine Macht an den Mauern von Alcatraz nicht endet. Er hält seine schützende Hand über den Grafen, den er als einen Mann von Ehre und Anstand kennen und schätzen gelernt hat. Bis zu seiner Entlassung im Jahre 1939 garantiert die Anwesenheit Al Capones Victor Lustig ein erträgliches Leben auf der Gefängnisinsel. Danach wird es wieder schwer, teilweise unerträglich, mitunter gar lebensgefährlich. Nach insgesamt 13 Jahren hinter Gittern erkrankt er im März des Jahres 1947 an einer schweren Lungenentzündung. 2 Tage später stirbt der Mann, der den Eiffelturm verkaufte, im Alter von 57 Jahren. Graf Victor Lustig, der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Erzählerin Anne Weber. Erzähler Andreas Fröhlich. Buch und Regie Michael Esser. Sounddesign Volker Zeigermann. Geräusche Martin Langenbach. Musik Ben Esser. Produktion Zeigermann Schmal. Erschienen im Campfire Media Verlag.